Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 249, an Goethe, Jena, den 6. Dezember 1796. Ich habe einige Tage wieder durch schlechtes Schlafen beinahe ganz verloren und mich dadurch in meiner Arbeit, die sonst ganz gut vorrückt, sehr unangenehm unterbrochen gesehen. Freilich reizt eine solche Beschäftigung wie meine gegenwärtige die empfindliche, kränkliche Natur stärker, eben weil sie den ganzen Menschen mehr und anhaltender bewegt. Vorgestern hatte ich eine halbe Hoffnung, sie vielleicht hier zu sehen. Die neue Verzögerung tut mir sehr leid, wenn sie alsdann nur auch länger bleiben können. Das schmutzige Produkt gegen uns, dessen Verfasser M. Dück in Leipzig sein soll, ist mir schon vor einigen Tagen in die Hand gekommen. Ich hoffte, es sollte Ihnen unbekannt bleiben. Die Empfindlichkeit gewisser Leute kann freilich keinen nobleren Ausbruch nehmen, aber es ist doch bloß in Deutschland möglich, dass böser Wille und Roheit darauf rechnen dürfen, durch eine solche Behandlung geachteter Namen nicht alle Leser zu verscherzen. Man sollte doch da, wo keine Scham ist, auf eine Furcht rechnen können, die diese Sünder im Zügel hielte. Aber die Polizei ist so schlecht bestellt wie der Geschmack. Das Unangenehme an der Sache ist dieses, dass die wohlfeilen Herren, Moderatisten, so wenig sie auch ein solches Produkt in Schutz nehmen können, doch triumphieren und sagen werden, dass unser Angriff darauf geführt habe und dass das Skandal durch uns gegeben sei. Sonst sind übrigens diese distischen die glänzendste Rechtfertigung der unsrigen, und wer es jetzt noch nicht merkt, dass die Xenien ein poetisches Produkt sind, dem ist nicht zu helfen. Reinlicher konnte die Grobheit und die Beleidigung von dem Geist und dem Humor nicht abdestilliert werden, als hier geschehen ist, und die ganze dückische Partei sieht sich nun in dem Nachteil, dass sie gerade in dem Einzigen, was sie uns allenfalls hätte vorwerfen können, unendlich weiter gegangen ist. Ich bin doch begierig, ob sich nicht von selbst einige Stimmen auch für die Xenien erheben werden, denn wir können freilich auf so etwas nichts erwidern. Die Schrift der Madame Stahl erwarte ich mit Begierde. Den Horen würde es eine vorteilhafte Veränderung geben, wenn wir das Pikanteste und Gehaltreichste daraus aufnehmen. Mit der Agnes von Lilien werden wir, scheint es, viel Glück machen, denn alle Stimmen, die ich hier darüber hören konnte, haben sich dafür erklärt. Sollten Sie es aber denken, dass unsere großen hiesigen Kritiker, die Schlegels, nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass das Produkt von Ihnen sei? Ja, die Madame Schlegel meinte, dass sie noch keinen so reinen und vollkommenen weiblichen Charakter erschaffen hätten, und sie gesteht, daß ihr Begriff von ihnen sich durch dieses Produkt noch mehr erweitert habe. Einige scheinen ganz anders davon erbaut zu sein als von dem vierten Bande des Meister. Ich habe mich bis jetzt nicht entschließen können, diese selige Illusion zu zerstören. Leben Sie recht wohl und lassen Sie sich weder durch dieses unerwartete Geschenk noch durch jene Insolenz in ihrer Ruhe stören. Was ist, ist doch, und was werden soll, wird nicht ausbleiben. Herzlich grüßen wir Sie alle. SCH